ein deutsches Märchen. Der Blütenbaum. Es war einmal in Indien, als ein reicher Kaufmann namens Alaima über die Meere segelte, um seine Brokatstoffe, seine Baumwolle, seine Wolle, seine Jade und seine Edelsteine in Europa und Zentralasien zu verkaufen. In jener Zeit dauerten diese Reisen Monate. Und am Vorabend seiner Abreise versammelten sich die Freunde des Händlers bei ihm zu Hause, um ihm Glück zu wünschen. Als das Fest am lustigsten war, fragte eine der Freunde den Händler zwischen zwei Bissen Süßigkeiten. Alaima, du wirst für Monate weg sein. Du hast uns gar nicht gesagt, wer von uns in deiner Abwesenheit nach deinem Haus, deinem Besitz und deinem Warenlager schauen soll. Oh, mach dir keine Sorgen, Bruder. Jigme, mein Diener, wird sich darum kümmern. Was? Was? Der? Der Diener? Der sich sonst um seine Pferde kümmert? Ja, gewiss. Wird es dir gut, Alaima? Jigme ist nur ein einfacher Hirte und du lässt all deinen Besitz in seiner Obhut. Was ist, wenn er alles stiehlt und davonläuft? Wie dumm von dir, einem armen Mann zu vertrauen, der nur ein Diener ist, anstatt uns, die wir dir in Reichtum und Stellung gleichstehen. Ich kenne Jigme seit Jahren. Er ist ein guter und treuer Mann und ich sehe ihn nicht als Diener. Er ist ein Freund. Nur Gleiche können Freunde sein, Alaima. Egal wie freundlich man zu einem Diener ist, ein Diener kann niemals ein Freund sein. Ich sehe das anders. Jigme hat sich um mich gekümmert, war immer für mich da wie ein Freund. So können wir ihn nicht überzeugen. Gehen wir doch alle zusammen zum Buddha. Vielleicht kann der Buddha ihn seine Dummheit erkennen lassen. Also brachten die Freunde des Händlers ihn an den Ort, wo der Buddha im Schatten unter dem Bajanbaum predigte. Sie erklärten dem Buddha die Situation. Erklären Sie es ihm. Wie kann er darauf vertrauen, dass ein armer Diener für seine Besitzsorge trägt? Ist es nicht dumm, besonders wenn wir, seine Freunde, von gleicher Stellung bereit sind, uns um alles zu kümmern, während er weg ist? Der Buddha lächelte nur und erzählte ihnen eine Geschichte. Vor langer, langer Zeit lebte in Benares ein König. Der König liebte Gartenarbeit und verbrachte viele schöne Stunden in seinem schönen Garten im Palast. Er kümmerte sich liebevoll um alle Blumen und Bäume und Sträucher. Aber es gab einen Baum, den er am meisten liebte. Der Baum der Blüten. Niemand wusste, wie alt der Baum war. Aber er stand mitten im Garten wie ein wunderschöner, göttlicher Riese, dessen Wurzeln tief in die untersten Regionen der Erde reichten. Man erzählte sich, dass seine Zweige den Himmel berührten. Die ganze Stadt Benares war stolz auf diesen uralten Baum, von dem man glaubte, er könnte 1000 Jahre oder mehr alt sein. Jeder, der ihn sah, konnte nicht anders, als seine Stärke und Größe zu bewundern. Alle, die vor ihm standen, waren so beeindruckt, dass niemand bemerkte, dass ein kleines Büschel Kuschagras in der Nähe seiner Wurzeln wuchs. Eines Tages tranken der König und die Königin Tee im Saal des Palastes, als plötzlich ein Stück Deckenputz auf den König fiel. Putz! Der König blickte auf und sah einen Riss in der Decke, der direkt zu der riesigen Säule führte, die die Decke hielt. Es war klar, dass die Säule brach und wenn sie nicht bald ersetzt werden würde, würde die Decke und der gesamte Palast zusammenbrechen und jeden töten, der sich im Inneren befand. Der König erkannte die Gefahr und sandte sofort seine Diener und Zimmerleute in den Palastgarten, um einen Baum zu finden, der stark genug war, um die riesige Säule zu ersetzen. Die Bediensteten durchsuchten die Gärten und gaben Bericht über ihre Erkundungen. Der einzige Baum, der stark genug ist, um eine Säule dieser Größe daraus zu bauen, ist der Baum der Blüten, Herr. Oh, mein Lieblingsbaum, bist du sicher? Wir haben uns jeden Baum im Schlossgarten angesehen, aber keiner von ihnen ist stark genug. Keiner außer dem Baum der Blüten. Der König war traurig darüber, dass sein geliebter Baum gefällt werden sollte. Aber es gab wirklich keinen anderen Weg. Ach, ich kann nicht das Leben so vieler Menschen riskieren, die im Palast wohnen, nur um meinen geliebten Baum zu retten. Nun gut, fällt ihm, wenn es sein muss. Der Geist des Baumes der Blüten und auch die Geister all der anderen Bäume und Vögel spürten die bevorstehende Katastrophe. Dass der uralte, mystische Baum gefällt werden sollte. Die Vögel hörten auf zu zwitschern, die Luft stand still. Der Garten wurde von Traurigkeit und Leblosigkeit erfüllt. Dann sprach der Geist des Kuschergrases zum Baum der Blüten. Am nächsten Tag kamen die Holzfäller, um den Baum zu fällen, und hoben ihre Äxte, um den ersten Schlag zu führen. Warte! Der Baum hier scheint zu verfaulen. Schau! Die Farbe der Rinde! Ja, und das Holz ist ganz weich. Wir können diesen Baum nicht fällen. Er wird niemals stark genug sein, um die große Säule zu ersetzen. Ich verstehe das nicht. Gestern war dieser Baum stark und fest und großartig. Und jetzt verrottet er durch und durch. Vielleicht war es keine gute Idee, den Baum fällen zu wollen. Als die Holzfäller fortgingen, begannen die Vögel wieder zu zwitschern. Der Wind tanzte wunderschön um die Zweige. Und es war, als ob jemand dem Garten neues Leben und neue Freude eingehaucht hätte. Der Baum der Blüten wurde wieder stark und fest und schön wie zuvor. Die anderen Bäume waren erstaunt, das zu sehen. Baum der Blüten, dir geht es gut und du bist gesund. Wie hast du deinen Stamm morsch aussehen lassen? Oh, es ist alles wegen des Geistes meines Freundes, dem Kuschergras. Er sprach mit dem Geist des Chamäleons, der dann dafür sorgte, dass Chamäleons auf meinem Stamm saßen und ihre Farbe in die von verfaulter Rinde änderten. Als die Holzfäller das sahen, mussten sie denken, dass mein Stamm verrotten würde. Aber wie hast du deinen Stamm weich gemacht? Die schlauen Chamäleons bewegten sich schnell dahin, wo die Holzfäller die Rinde berührten, so dass sie anstelle des Stammes die weichen Körper der Chamäleons berührten und dachten, der Stamm sei weich und morsch. Toll, Kuscha! Als wir die vermeintlich mächtigen Bäume unserem Freund nicht helfen konnten, war es deine Weisheit, die sein Leben rettete. Vielen Dank! Und damit beendete der Buddha seine Geschichte. Freundschaft und Vertrauen werden denen geschenkt, die weise und treu sind. Weisheit und Treue haben nichts mit dem Stand einer Person zu tun. Wir müssen auf das innere Wesen eines Menschen sehen und nicht auf seine äußere Erscheinung, wie etwa Reichtum, Stellung, Alter oder Beruf. Als der Kaufmann das hörte, lächelte er. Seine Freunde verließen den Buddha nach dessen Geschichte demütiger und weiser. Nie wieder beurteilten sie einen Menschen auf der Grundlage von Geld oder Stellung, sondern sie schauten auf die inneren Werte. Und wenn der Mensch weise und treu war, behandelte sie ihn mit Hochachtung und Respekt.